Die geheime Moral der Waffenindustrie. Ein Feature von Johannes Michelmann. Auch heute starten wir wieder in die Weiten des Wortalls. Sonntagabend, der Fernseher läuft. Eine Quizsendung im Dritten. Kiew. Das ist Kiew. Yes. Das nächste Lösungswort ist eine Waffe. Man benötigt beide Hände, um sie zu bedienen. Sie hat ein Visier. Das ist das Gewehr. Damit hatte ich öfter zu tun. Ja, bei der Bundeswehr. Sie waren bei der Bundeswehr? Da war ich. Nee, jetzt mal ernsthaft, ist es schwierig? Es kommt auf die Waffe an. Ich finde, Pistole und Gewehr sind relativ einfach und Panzerfaust auch, aber sowas wie das Maschinengewehr, das MG3, das rüttelt einen dann schon ziemlich durch. Da braucht man Masse. So locker wird in Deutschland eigentlich selten über Waffen gesprochen. Das ist mir nie gelungen. Irgendwie ist. Na gut. Nur wenn es um Waffen geht, die im Ausland eingesetzt werden, spricht es sich anscheinend leichter darüber. Berlin. Bei Rüstungsexporten belegt Deutschland den dritten Platz, nach den USA und Russland. Zu den deutschen Produkten zählen Panzer, Bomben, U-Boote, Schiffe, Drohnen oder Gewehre. Mehr als 70% der deutschen Rüstungsproduktionen werden ins Ausland verkauft. Schauen Sie, man hört ja so viel Schlechtes aus der Welt. Ich kaufe zum Beispiel nicht mehr bei Kick. Stelle meine Bierflasche abends auf dem Weg zum Club so hin, dass sie für eine Pfandsammlerin mühelos aufzufinden ist, reduziere meinen Fleischkonsum auf ein Minimum, fahre öfter mit dem Fahrrad und finde es schlimm, was da in Syrien und der Ukraine passiert. Ich weiß, was sich gehört. Aber die Entscheidungen treffen ja letztendlich eh andere. München, Ludwig-Maximilians-Universität. Das ist das Büro des ehemaligen Kulturstaatsministers Professor Julian Nieder-Rümelin. Ein Philosoph und Politikwissenschaftler. Er beschäftigt sich mit Moral und Ethik. Moral und Ethik unterscheide ich. Ethik ist die Theorie, die sich mit moralischen Fragen beschäftigt. Eine Teildisziplin vor allem der Philosophie. Und die Moral umfasst alles, was motiviert ist durch moralische Gründe. Die Praxis, die wir beobachten, die motiviert ist durch moralische Gründe, aber auch die Motive, die Einstellungen, die Überzeugungen, die die Leute leiten, das alles würde ich als Moral bezeichnen. Wann fing denn das alles so an mit der Rüstungsindustrie? Naja, also die Rüstungsindustrie hat schon zur ersten, wenn die Einschätzungen stimmen, die es da gibt in der Geschichtswissenschaft, schon zur ersten ökologischen Katastrophe im Mittelmeerraum beigetragen, nämlich zur Abholzung der Wälder auf der Apenninenhalbinsel, die ja vor allem für den Flottenbau Roms verwendet wurden. Also es gab in der Antike eine Art Rüstungsindustrie, das kann man durchaus sagen. Es wurden auch Verbündete aufgerüstet und Ähnliches. Also von daher ist es gar nicht so unterschiedlich mit heute. Das würde ja bedeuten, dass die heutigen Konflikte um die moralische Vertretbarkeit der Bewaffnung von Armeen oder anderen Kräften nicht erst durch fortschrittliche Technologien wie zum Beispiel Drohnen ausgelöst worden sind. Ich meine, was, wenn Speere, Pfeil und Bogen in falsche Hände geraten? Platon war zudem der Meinung, dass eine Stadt, die auf Expansion ausgerichtet ist, die abhängig ist, jetzt modern gesprochen, von Wirtschaftswachstum, eine kranke Stadt ist, eine Stadt, die noch nicht bei sich ist, die noch nicht die Reife erreicht hat, die noch keine Stadt der Erkenntnis ist. Und eine solche Stadt ist dann gezwungen, Kriege zu führen, um das permanente Wachstum ihres Einflussbereiches zu sichern. Insofern sind das hochmoderne Überlegungen, die es bei Platon gibt. Es gibt drei Wege, wie Rüstungsgeschäfte zustande kommen. Das sind die öffentlichen Ausschreibungen von Staaten, an denen sich Unternehmen beteiligen. Alle Hersteller haben zudem eine Art Außendienst, der sich um den Vertrieb kümmert. Und einige Deals werden auch auf Regierungsebene klargemacht. Lobbyismus spielt also eine wesentliche Rolle. Berlin, Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, kurz BDSV. Der Geschäftsführer ist Georg Wilhelm Adamovic. Zu Beginn setzen Sie lieb und sagen mal, was es Sie einpegeln kann. Ich heiße Georg Wilhelm Adamovic und arbeite in der Friedrichstraße 60 in Berlin. Meine Telefonnummer habe ich vergessen. Die offizielle Lobby- und Medienarbeit wird von hier aus koordiniert. Wir haben natürlich eine klare Aufgabenteilung auch in dem Verband, dass wir als Verband natürlich auch im Grunde genommen ein Stück Medienarbeit zu leisten haben. Das gehört nun mal so einfach zur Aufgabe einer solchen Geschäftsstelle dazu. Der BDSV vertritt ca. 100 Unternehmen im politischen Berlin. Darunter sind Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann oder Thyssen Group. Ich will auch sagen, da unterscheiden wir uns auch nicht zum Beispiel von der evangelischen katholischen Kirche. Denn die haben mit ihren Büros hier in Berlin dieselbe Funktion und dieselbe Aufgabe. Und die vertreten die Interessen der Kirchen mit demselben Engagement gegenüber der Politik, wie wir unsere Interessen gegenüber der Politik vertreten. Georg Wilhelm Adamovic ist ein SPD-Politiker, der von 2002 bis 2006 Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit war. Auf einem Schrank in seinem Büro steht ein Buch, dessen Schutzumschlag die Farben Schwarz, Rot und Gold trägt. Der Titel Bombengeschäfte. Es ist noch in Plastikfolie verschweißt. Welche moralischen und ethischen Grundrichtlinien, Grundsätze muss denn ein Unternehmen haben, das solche Dinge herstellt? Die Frage müssen Sie an die Politik stellen, weil die Politik diese Dinge bestellt. Liebe Politik, welche moralischen und ethischen Richtlinien, Grundsätze muss denn ein Unternehmen haben, das solche Dinge herstellt? Aber wenn Sie was herstellen oder wenn Sie Leute vertreten, die sowas herstellen, dann müssen Sie sich doch auch und auch diese Leute, die Sie vertreten, Gedanken darüber machen. Ja. Da muss es doch ethische Richtlinien geben. Das ist die Logik, wenn man Streitkräfte aufstellt, sich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber noch einmal, das ist primär eine Aufgabe der Politik. München, Ludwig-Maximilians-Universität. Thomas Klapphöttke entwickelt Waffen. Der Chemieprofessor forscht im Auftrag der US Army, der NATO und der Bundeswehr an einer umweltverträglichen Bombe. Ironisch formuliert, die Brücke soll gesprengt werden, die Fische darunter müssen überleben. Zitat aus einem Interview, das er vor einigen Jahren der Süddeutschen Zeitung gegeben hat. Gesund für die eigenen Truppen, tödlich für die Gegner. Von Thomas Klapphöttke liest man, dass er Vegetarier ist und von vielen seiner Kollegen für diese Arbeit mit dem Militär kritisiert wird. Entweder man ist Pazifist und schafft die Armee ab, oder man hat eine Armee. Und dann finde ich es unmoralisch, ihr nicht mit der besten Ausrüstung zu helfen. Gewalt ist das letzte Mittel, aber dann sollte es auch das Beste sein. Das liegt in der Logik im Grunde genommen, der Durchsetzung auch von sicherheits- und außenpolitischer Verantwortung auf der einen Seite. Bundeswehreinsätze wie der im Kosovo-Krieg hätten beispielsweise Schlimmeres verhindern können, sagt der Lobbyist Georg Wilhelm Adamovic. Und auf der anderen Seite im Grunde genommen die politische Bereitschaft, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Mit dem Klammerbeutel können Sie diese Verantwortung nicht wahrnehmen. Weswegen brauchen wir Waffen? Wir müssen unser passives und legitimiertes Verteidigungsrecht ausüben können. Falls mal jemand vorbeikommt und auf uns feuert, müssen wir in der Lage sein, zurückzuschießen. Das macht aber nur Sinn, wenn unsere Waffen besser oder zumindest gleich gut sind. Politikerinnen und Politiker sind deshalb auf jene angewiesen, die diese Waffen entwickeln und produzieren. Diese Produzenten können aber von den deutschen Einkäufen allein nicht leben. Deswegen muss die Politik lukrative Märkte schaffen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich diese Märkte auch in einem Angriffskrieg befinden, was praktisch sein kann. Denn um ein Waffensystem weiterzuentwickeln, muss es möglichst unter realistischen Bedingungen ausprobiert werden. Die Politik ist interessiert an möglichst modernen Waffen, denn die eröffnen militärische Handlungsspielräume, die wiederum außenpolitische Macht bedeuten. Dieser Kreislauf führt am Ende dazu, dass die politischen Entscheidungsträger eher einem Einsatz von Waffen zustimmen, als wenn es diesen Kreislauf nicht gäbe. Und das führt dazu, dass in der Regel die Qualität der Produkte der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie so gut sind, dass auch andere Länder sagen, das wäre etwas im Grunde genommen, mit der wir gerne unsere Soldaten ausrüsten würden. Ich habe keinen Anlass, sagen wir, im Thema Außen- und Sicherheitspolitik im Grunde genommen kritische Anmerkungen gegenüber der Politik dieser Regierung zu machen. Und wenn man das alles nebeneinander legt, im Grunde genommen gibt es ja auch eine starke Kontinuität, egal jetzt wer in Berlin reagiert über die letzten 20 Jahre nach der deutschen Einheit in grundsätzlichen Fragen von Außen- und Sicherheitspolitik. Der Kurs ist im Wesentlichen abgestimmt. Berlin. Der Bundessicherheitsrat, dem sowohl die Bundeskanzlerin als auch Ministerinnen und Minister verschiedener Ressorts angehören, entscheidet darüber, welche Rüstungsgüter an welche Staaten ausgeliefert werden dürfen. Die Unternehmen müssen Anträge stellen. Die Gruppe tagt geheim. Gibt jemand dennoch Informationen nach außen, droht eine Gefängnisstrafe. Erst Monate nach den getroffenen Entscheidungen unterrichtet das Bundeswirtschaftsministerium die Öffentlichkeit. Die aktuellen Zahlen. Wir schalten heute zu Steffen Seibert. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Bundeskabinett hat heute den Rüstungsexportbericht für das Jahr 2012 beschlossen. Die Bundesregierung hat Ausfuhren in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro genehmigt. Hauptabnehmer ist Saudi-Arabien. Ich will noch mal für die Bundesregierung ganz grundsätzlich festhalten, dass Genehmigungen, und daran halten wir uns, erst nach eingehender Prüfung im Einzelfall erteilt werden, nachdem insbesondere sichergestellt wird, dass deutsche Rüstungsgüter nicht für Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden oder nicht zur Verschärfung von Krisen beitragen. Die konkreten Zahlen. Unter den 10 wichtigsten Kunden befindet sich Algerien. Das Land gab in Deutschland 286 Millionen Euro aus. Die Vereinigten Emirate 125 Millionen Euro. Die Einnahmen aus Geschäften mit Kleinwaffen liegen bei 76 Millionen Euro. Es handelt sich um Pistolen und Sturmgewehre. Indien ist der wichtigste Abnehmer. Gibt es Fragen zu den Themen im Kabinett? Wie kann man denn sicherstellen, dass solche Waffen nicht in falsche Hände geraten? Vielleicht kannst du den Einzelheiten gleich auch noch das Bundeswirtschaftsministerium Stellung nehmen. Wird sichergestellt durch entsprechende Endverbleibszusicherungen, dass die Lieferungen auch dem angegebenen Verwendungszweck zugutekommen. Wenn da Verstöße gegen vorliegen, dann kommt es auch zu Aussetzungen. Diese Endverbleibskontrolle ist auch ein in der EU übliches System und ein weltweit vorbildliches System, was international Anerkennung findet. Soweit von mir aus dem Kabinett. Die Regeln besagen also, dass die Waffen nur unter Umständen zum Einsatz kommen dürfen, die von der Bundesregierung auch befürwortet werden. Umstände wie die in Mexiko. Heckler & Koch produziert im Schwarzwald unter anderem das Gewehr G36. In den Jahren 2005 und 2010 durfte das Unternehmen offiziell knapp 10.000 Stück zum Stückpreis von 2.500 Euro nach Mexiko verkaufen. Die Kunden waren die Armee und die Polizei. Beide Behörden sind für Korruption und Gewalttätigkeit bekannt. In einem Land, das von blutigen Bandenkriegen überzogen ist. In solche Regionen dürfen nach dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen und dem Außenwirtschaftsgesetz generell keine Waffen geliefert werden. Der Waffenhersteller legte dem Bundessicherheitsrat eine Erklärung vor, die besagt, dass Mexikos Unruheregionen vom Empfang ausgeschlossen seien. Niemand konnte damit rechnen, dass die Waffen jetzt auch in den kritischen Gegenden eingesetzt werden. Angeblich kam der Tipp, welche Regionen im Antrag zu nennen sind, von Beamten des Bundeswirtschaftsministeriums selbst. Es habe persönliche Telefonate gegeben. Lobbyismus im Hinterzimmer. Es gibt quasi keine große Konfliktregion auf der Welt, wo sich nicht auch deutsche Waffen im Laufe der Jahrzehnte wiedergefunden haben. Nils Dubrow hat nach eigenen Angaben als Kind gern Modelle von Kampfjets und Panzern gebaut. Seine Faszination am Kriegsgerät ist bis heute geblieben. Allerdings nutzt er sein Wissen inzwischen für das Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit, ein Verein, der sich mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigt. Grundsätzlich geht es vor allen Dingen darum, dass es hier ein Auseinanderklaffen von öffentlicher Darstellung und Praxis gibt. Das heißt, in der Öffentlichkeit wird es häufig so dargestellt, als seien deutsche Rüstungsexporte extrem restriktiv. Das heißt, würden wirklich nur unter ganz hohen Standards überhaupt stattfinden. Und entsprechend, um ein Beispiel zu nennen, in Konfliktregionen dürfen diese, so hört man immer wieder, gar nicht geliefert werden. Die Praxis ist eine völlig andere. Nils Dubrow sitzt in einem Büro in Berlin und zeigt dem Reporter ein paar YouTube-Videos. Diesen Clip hier verortet er in Syrien. Hier sieht man in den Aufnahmen einen Kämpfer in der Region Dara. Er schießt mit diesem Gewehr, mit diesem Maschinengewehr über einen kleinen Hügel hinweg. Das MG3, ein deutsches Maschinengewehr. Wenn diese Waffen erst einmal im Umlauf sind, dann töten sie über Jahrzehnte und im Extremfall über ein Jahrhundert hinweg. Ein Bild aus Mexiko. Auch hier wieder das erschossene Mitglied eines mexikanischen Drogenkartells, der Tote im Straßengraben liegend, umklammert immer noch das deutsche G3. Ein Video aus Ägypten. Viele Panzer stehen in einer Reihe am Straßenrand. Ja, das sind, wie gesagt, amerikanische Panzer in Ägypten. Traditionell amerikanischer Rüstungsmarkt. Man kann jetzt aus der Perspektive nicht direkt erkennen, um welches Modell es sich handelt. Allerdings verfügen die ägyptischen Streitkräfte auch über ein amerikanisches Panzermodell Typ M1A1 Abrams. Dieser Panzer ist wiederum mit einer Glattrohrkanone ausgerüstet, die ursprünglich aus Deutschland stammt. Sie wurde hier im Kalten Krieg entwickelt. Die Lizenz wurde anschließend an die Amerikaner verkauft und heute wird diese Waffe auf diesem Umwege dann eben in alle Regionen durch diesen Kampfpanzer exportiert. Unabhängig davon, kennen Sie Algerien? Das ist ein Land auf dem afrikanischen Kontinent, das in einer wirklich krisensicheren Region liegt. Drumherum stürzen überall die Regierungen. Das hielt Rheinmetall nicht davon ab, erst jüngst mit der algerischen Regierung den Vertrag für eine Panzerfabrik abzuschließen. Diese Panzerfabrik soll dort modernste Radschützenpanzer in erheblicher Stückzahl, viele hundert davon, herstellen und gerüchteweise auch von dort aus dann andere Märkte bedienen. Also das sind durchaus ganz aktuelle Beispiele. Und dieser Deal ist auch schon von der Bundesregierung genehmigt worden? Das ist schon alles in trockenen Tüchern, ja. Düsseldorf, Geschäftsbericht der Rheinmetall AG. Rheinmetall bekennt sich zu einem offenen Welthandel und fairen Wettbewerb sowie rechtmäßigen, sozial und ethisch verantwortungsvollem Handeln. Noch eine kleine Geschichte. Also, man stelle sich einmal vor, eine deutsche Firma baut Motoren. Für U-Boote, für Militärschiffe und für Panzer. Und für zivile Fahrzeuge. Diese Firma darf wegen der strengen Ausfuhrregeln an, sagen wir, China, diese militärischen Motoren nicht verkaufen. Die deutsche Firma hat dann aber eine Idee. Sie baut einfach einmalig so einen leistungsstarken Motor in eine Luxusjacht ein und beweist somit die zivile Einsatzmöglichkeit des Produkts. In China leben ja immer mehr Millionäre. Und die können jetzt die deutschen Motoren für ihre Yachten kaufen und tun dies natürlich auch. Das Einzige, was die Chinesen jetzt selbst machen müssen, ist es, diese Motoren in die Yachten zu verbauen. Auf einmal tauchen diese Motoren in chinesischen Militärbooten auf. Ja, also was man sieht, ist, dass die Mäuse erstmal sehr lebendig sind, ne? Sind ganz neugierig und laufen da herum. Und das ist der luftdicht abgeschlossene Käfig, den man sieht, und oben strömt das Gas ein. Das sieht man natürlich nicht. Man sieht es am Verhalten der Mäuse, dass es natürlich zu einem deutlichen Effekt kommt. Die Mäuse werden mit der Zeit immer langsamer. Das kann man jetzt schon ganz gut sehen. Ne? Die Maus hier vorne zum Beispiel, sehen Sie, wie die so schon schwankt. Und man kann dann auch, wenn man genau guckt, sehen, dass das Herz immer langsamer und schwerer schlägt. Also mittlerweile sieht man ja ganz deutlich, die machen nur noch sehr unkontrollierte, komische Bewegungen. Und jetzt sehen Sie wahrscheinlich, wie schwer die Atmung schon geworden ist. Ne? Weil dieses Gas führt zu Atemstillstand. Das ist der Zeitpunkt, wo die Mäuse tot sind. Und dann werden sie entsorgt. Institut für Volkswirtschaftslehre, Universität Karlsruhe. Noras Zech, Professorin für politische Ökonomie. Noras Zech hat gemeinsam mit ihrem Bonner Kollegen Armin Falk einen Laborversuch durchgeführt. 200 Studierende wurden 2,5 Tage lang an Computer gesetzt. Ihnen wurde ein Video gezeigt, in dem Mäuse vergast worden sind. Anschließend sollten sie in verschiedenen Situationen über das Leben oder den Tod weiterer Mäuse verhandeln. In jeder Situation gab es für die Studentinnen und Studenten einen Anreiz, durch die Tötung der Mäuse Geld zu verdienen. Für uns war es einfach wichtig, was zu haben, was für die meisten Leute eine moralische Übertretung bedeutet und wo die meisten Leute hinterher auch ein schlechtes Gewissen haben, falls sie sich zu dieser Übertretung hinreißen lassen. Das Experiment beginnt. Versuchsaufbau Nummer 1. Der einfache, individuelle Markt. Auf ihrem Computerbildschirm müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine einfache Entscheidung treffen. Sie haben 2 Optionen. Option A. Die Maus darf leben und Sie erhalten kein Geld. Option B. Die Maus wird getötet und Sie erhalten 10 Euro. Für welche der beiden Optionen entscheiden Sie sich? Klicken Sie jetzt auf eines der beiden Optionsfelder. Versuchsaufbau Nummer 2, der große bilaterale Markt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die einen sind Verkäufer, die anderen Käufer. Über verbundene Computer handelt immer ein Verkäufer anonym mit einem Käufer. Als Verkäufer erhalten Sie eine lebende Maus. Denken Sie daran, Ihnen wird das Leben eines Tieres anvertraut. Sie können gegen ein Angebot von einem Käufer dieses Tier töten lassen. Als Käufer können Sie dem Verkäufer Geld anbieten, damit die Maus getötet wird. Ihnen stehen dafür 20 Euro zur Verfügung. Wenn der Verkäufer zum Beispiel für 10 Euro bereit ist, die Maus töten zu lassen, können Sie die Differenz von 10 Euro behalten. Sie können durch Verhandeln Ihren Gewinn steigern. Bedenken Sie, dass Sie aber nicht handeln müssen. Bitte denken Sie daran, das Geld, das Sie hier verdienen können, bekommen Sie tatsächlich ausgezahlt. Die Mäuse, deren Leben Sie verkaufen, werden wirklich getötet. Also ich musste erst mal schlucken, wo wir die Ergebnisse gesehen haben. Ja, ich glaube, in der Nacht hat keiner gut geschlafen. Dann der Versuchsaufbau Nummer 3, der große multilaterale Markt. Hier verhandeln jeweils 7 Käufer und 9 Verkäufer wie an einer Börse über das Leben der Mäuse. Als Verkäufer können Sie anbieten, Ihre Maus gegen einen zu verhandelnden Preis töten zu lassen. Dieses Angebot geht an alle Käufer gleichzeitig. Als Käufer können Sie einen Preis für die Tötung einer Maus bieten. Alle Verkäufer erhalten Ihr Angebot im selben Augenblick. Verkäufer und Käufer können alle Angebote auf ihren Bildschirmen einsehen. Das, was für uns halt sehr überraschend war, dass es so drastisch war, war eben der Unterschied zwischen den Märkten und der Individualbedingung. Man hätte ja auch denken können, naja, im Markt müssen 2 sich einig werden und sobald einer moralische Bedenken hat, platzt das Ganze ja schon. Zumindest in dem kleinen Markt ist es ja so. Also man hätte ja auch hoffen können, dass der Markt sozusagen schützt, dass er uns an unser Gewissen erinnern lässt und wir uns dann besser verhalten. Aber so war es nicht. Was wir gesehen haben, ist, die Bereitschaft, die Maus zu verhandeln und zu töten, stieg auf etwa 75% an. Und das war in der Individualbedingung, waren es Werte unter 50%. 46% waren bereit, für 10 Euro die Maus zu töten. Und was wir in dem großen Markt auch noch gesehen haben, da hatten wir fast 80% der Verkäufer, die bereit waren, die Maus zu verhandeln und zu töten. Und die Preise waren gleichzeitig unglaublich niedrig. Die lagen plötzlich bei 4-5 Euro. Die Probanden wurden Tests unterzogen, mussten Angaben über sich machen. Wer politisch rechts ist, hat weniger Probleme, die Maus zu töten. Männer haben weniger Skrupel als Frauen. Religiosität sorgt für mehr Mitleid mit den Mäusen. Aber der wichtigste Faktor, und das war auch der einzige Faktor, der im Markt noch schützt. Alle anderen werden im Markt einfach in Versuchung geführt und handeln dann wie alle anderen, fast alle anderen, relativ gierig, möchte man sagen. Das Einzige, was schützt, ist Intelligenz. Und es ist gerade die fluide Intelligenz, also das ist, wie gut man Informationen verarbeiten kann und so weiter. Es ist nicht so sehr diese Bildungsintelligenz. Was nicht automatisch heißt, dass Leute, die mit Rüstung zu tun haben, über keine fluide Intelligenz verfügen. Ich glaube, das eine ist dieses Expertentum, dass man etwas sehr, sehr gut kann und auch stolz darauf ist, dass man das so gut kann und das zeigen möchte. Und damit dann halb schon legitimiert, dass man der Produktion von etwas beiträgt. Solche Entschuldigungen sind ja tatsächlich sogar gefallen. Das ist jetzt hart, weil ich glaube, bei der Rüstungsindustrie muss man schon differenzierter sehen. Aber solche Argumente sind ja tatsächlich auch gefallen bei der Organisation des Holocaust. Ja, wie transportiere ich Juden effizient? Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Und ich glaube, dieses Expertentum ist da wirklich ein Problem. Also wir versuchen das gerade besser zu verstehen. Das bedarf einer politischen Einschätzung. Bei der Rüstungsindustrie haben wir ja auch noch das Problem, dass da eben auch noch diese politische Legitimation ja passiert. Also dass man wirklich diese Verantwortung versuchen kann abzuschieben. Und diese Logik, dass man sagen kann, naja, es war ja auch jemand anders verantwortlich, nicht nur ich, das funktioniert ganz, ganz schnell. Das hilft unheimlich gut, um sich moralisch schlechter zu verhalten. Und wenn es diese Legitimation aus der Politik gibt, dann kann man sich natürlich noch ein bisschen besser entschuldigen. Aber ich glaube, man kann ganz viel ändern und ich denke, das müssen wir einfach als Bevölkerung auch initiieren. Wir leben in einer Demokratie. Das Experiment hat bewiesen, dass es der Markt sehr einfach macht, moralische Bedenken ins Leere laufen zu lassen. Denn das sind starke Befunde. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Ja, gut, die Rüstungsindustrie, muss man erstmal sagen, ist das eigentlich ein Markt? Ja, es ist auf jeden Fall ein staatlich kontrollierter Bereich der Ökonomie. Das ist nicht allein ein Markt mit seinen spezifischen Regeln. Was die Konkurrenz unterschiedlicher Firmen angeht, das hält sich jedenfalls im nationalen Rahmen in engsten Grenzen. International sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus. Gefühl, laut, riecht. Macht Benzin nicht wirklich, aber es ist ein tolles Gefühl, macht Spaß. Ein Feld, ein paar Sandhügel und das Regenwasser von gestern vermischen sich zu Matsch. Matsch, der darauf wartet, von echten Männern und echten Frauen in alten tschechischen entmilitarisierten Panzern durch die Gegend gespritzt zu werden. Fürstenwalde, Brandenburg. Panzerfahrschule. Naja, man muss sich das vorstellen, früher waren Panzer was Geheimnisvolles, was Gefährliches. Da kam man nicht ran, die hat man kaum gesehen oder nur sehr, sehr selten gesehen. Axel Heiser hat vor ein paar Jahren die Panzerfahrschule ins Leben gerufen. Seine Zeit bei der Armee früher sieht er nicht unkritisch. Ebenso wie die Meinung der Menschen, die Rüstungsexporte kritisch sehen. Meine Meinung dazu ist, dass Deutschland damit nicht umgehen kann oder die Menschen in Deutschland nicht damit umgehen können. Wenn wir diese Technik nicht bauen für irgendwelche anderen Staaten, dann macht es ein anderer Staat, der verdient damit Geld. So traurig wie es ist, aber wir brauchen in der heutigen Zeit immer noch Militär und wir brauchen auch die Technik dafür, weil die Menschheit hat es immer noch nicht begriffen, dass man anders leben kann. Und wenn wir es nicht produzieren, haben wir mehr Arbeitslose, wir haben weniger Steuereinnahmen und so weiter und so fort. Wir sinken insgesamt in unserem Lebensstandard. Wenn wir die drittstärkste Nation sind, die weltweit die meisten Rüstungsgüter produziert und verkauft, sollten wir stolz drauf sein. Ja, dieses Argument ist ethisch gesehen nicht zulässig. Die Sache mit dem, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer Staat. Mit diesem Argument kann man alles begründen. Ich meine, wenn andere Fahrräder stehlen, ja, ist das kein Argument dafür, dass ich Fahrräder stehlen darf. Wenn andere morden, ist das kein Argument dafür, dass ich morden darf. Also dieses Argument sollte man endgültig verräumen und nie mehr verwenden. München, Julian Niederrümelin. Ein anderes Argument ist schon ernster zu nehmen, nämlich dass dieses Land, was nun in hohem Maße von Maschinenbau und Exportwirtschaft abhängig ist, dass sich das von diesem Marktsektor, Marktsegment nicht verabschieden kann, dieses Marktsegment mit bedienen muss und möglicherweise mit dem Zusatzargument, es wird hier noch vergleichsweise verantwortlich eingesetzt. Man vergleiche das mit der Rüstungsexportpolitik von Russland zum Beispiel, die weit weniger zurückhaltend ist. Solche Argumente sind ernster zu nehmen, aber das, wie sagen die Amis, the proof of the pudding is in the eating. Ja? Also man muss dann eben zeigen, dass man sich auch wirklich an diese ethischen Regeln hält und im Falle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sind die in meinen Augen nicht erfüllt. Saudi-Arabien und seine mutmaßlich bei deutschen Unternehmen bestellten 270 Leopard 2 Panzer. Eine Rückfrage dazu bei Georg Wilhelm Adamovic, Vertreter der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die Politik trifft ja die Entscheidung, ob geliefert werden darf oder nicht. Und das darf einer politischen Einschätzung. Ob es diese Entscheidung gegeben hat, die wird ja im Bundessicherheitsrat auch aus guten Gründen geheim getroffen. Das lassen wir mal so stehen. Das ist auch ist die einzige Branche in Deutschland, die ich zumindest kenne, die Verantwortung immer auf die Politik abschiebt, wenn es passt. Mich reizt an der Rüstungsindustrie sozusagen das von ihr selbst verschuldete, diese Geheimniskrämerei, diese Abgeschottetheit. Hamburg. Hauke Friedrichs zählt zu den am besten im Rüstungsbetrieb vernetzten Journalisten. Er hat das Buch »Bombengeschäfte« geschrieben. Das bei Georg Wilhelm Adamovic im Büro in Plastikfolie verschweißt auf dem Schrank steht. Ja, das ist oft wirklich schwer. Also nicht nur mit dem Buch, sondern auch schon mit Artikeln, die ich vorgeschrieben habe, wird man sofort in die Ecke der Rüstungskritiker, der Rüstungsgegner einsortiert, quasi automatisch. Ich ernte immer wieder Erstaunen, wenn ich sage, dass ich eigentlich kein Rüstungsgegner bin, auch kein Waffengegner per se. Aber das glauben die Leute erstmal nicht. Also wenn man mal negativ über Heckler und Koch geschrieben hat, weil es berechtigte Skandale, also weil es Skandale gab, über die man dann berechtigterweise geschrieben hat, wird man halt als Gegner einsortiert. Das macht die Kommunikation nicht immer einfach. Aber dennoch ist es nicht unmöglich. Nur über eine Sache will keiner so recht mit ihm ins Gespräch kommen. Das eine der sozusagen Tür-zu-Geh-Fragen ist, wenn man nach ethischen Richtlinien fragt. Es gibt ein sehr, sehr eindringliches Fernsehinterview mit dem Chef von Krauss-Maffei-Wegmann, der von dem Journalisten Dominik Egizzi gefragt wird, ob denn sein Unternehmen so etwas wie ethische Richtlinien habe. Der ZDF-Reporter so, haben Sie eigene ethische Richtlinien? Frank Haun dann so, ja. Der Reporter dann, nämlich? Der Chef dann, wir halten uns an die Spielregeln in Deutschland. Und dann druckst der furchtbar rum, kriegt Schweißausbrüche, sagt erst ja, dann irgendwie jein und zeigen will er sie aber nicht. Und dann wird wieder gesagt, na, das ist ja die Politik in Deutschland, die das genehmigt. Der Chef fängt also an mit, wir haben eine gewählte Regierung, Volksvertreter. Der Reporter fragt dann nochmal so nach, dann sind die ethischen Grundsätze interner. Und der Chef von Kraus, Maffei Wegmann, dann so, ja, die Waffenindustrie hat also durchaus eine Moral. Doch sie ist geheim. Und das ist natürlich wirklich hochproblematisch, wenn eine Branche selber die gesamte Verantwortung abschiebt auf Dritte. Denn niemand wird gezwungen, einen Deal zu machen. Und ich empfehle einigen der Unternehmen dringend Ethikkommissionen einzurichten. Und glauben die Vorstände von großen Rüstungsunternehmen auch immer an das, was sie sagen? Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Also ich kenne einige Rüstungsmanager oder ehemalige Rüstungsmanager auch ein bisschen besser, die, wenn es kein Aufnahmegerät läuft, wenn man sagt, man schreibt jetzt mal nicht mit ins Notizbuch, dann wird natürlich eine Haltung vertreten, die deutlich ambivalenter ist als jetzt vielleicht die Aussagen von dem Herrn Adamovic. Generell ist es schon so, dass viele aus der Rüstungsbranche einmal davon überzeugt sind, dass sie Sicherheit produzieren. Dass die Waffen im Ausland halt missbraucht werden können, wird halt oft damit gerechtfertigt, dass man ja nur die Waffe produziert und sie ja nicht einsetzt. Die deutsche Rüstungsindustrie, da arbeiten per se keine bösen Menschen. Bodenseekreis, Baden-Württemberg. Schätzungen zufolge arbeiten hier ca. 8000 Menschen direkt oder indirekt für die Rüstung. Es werden Drohnen, Bomben, Motoren, Getriebe und verschiedene Einzelteile hergestellt. Das glaube ich nicht, auch wenn es da steht. Das ist schon überraschend. Also, ja. Das wäre ich jetzt eher so als, fast so als Rentnerparadies eingestuft. Nicht als Fertigungswerkstatt für Bomben. Paradiesische Schönheit. Klares Wasser, blauer Himmel. Wo andere Urlaub machen, zu wohnen und zu arbeiten. Was gibt's Schöneres? Die Alpen auf der anderen Seeseite. Ein Heißluftballon. Spaziergänger, Vogelschwärme. Wo gibt's nicht auf der Welt immer Ärger und Kriege? Das Know-how hat man ja in Deutschland irgendwo entwickelt. Nachbarn und so arbeiten da. Die bauen halt Bomben. Ich weiß nicht, ich finde es halt nicht gut irgendwie. Ich finde, es gibt so viele andere Arbeitsplätze in Überlingen, da muss man nicht sowas machen. Ist auch geil, dass ihr alle so mitmacht und so. Also ich finde es bis jetzt ganz gut. Auch wenn es nicht eure Musik ist, aber wir machen das Beste draus. Überlingen. Was ist da los? Direkt am Wasser, ein Musikfestival für die Jugend der Stadt. Es hört sich das schön an, es hört sich das schön an. Nachdem ich gesprochen habe, kurz ungefähr eine Stunde, weil ich ja Politikerin bin. Ich bin hier die Oberbürgermeisterin und Überlingen grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Und ihr habt ja, genau, einer weiß sogar, wie ich heiße, der hat Sabine gerufen. Stimmt, das ist mein Vorname und mein Nachname ist? So ist es. Sabine Becker, das ist mein Name. Und ich stehe dafür ein, dass für die Jugend hier auch was los ist. Ein paar hundert Meter von der Bühne entfernt betreibt die Firma Diehl Defence das Bodenseewerk. Seeblick und Apfelbäumchen drumherum. Hier werden Lenkflugkörper hergestellt, sogenannte intelligente Bomben. Der Pressesprecher des Familienunternehmens, Herr Sonnenschein, will kein Interview geben. Die Bürgermeisterin ist glücklich über die mehr als 1000 Arbeitsplätze, die der Konzern in ihrer Stadt schafft, und über das Engagement des Unternehmens. Ein Zeitungsartikel aus der Region anlässlich von 50 Jahre Lenkflugkörper klärt darüber auf, dass Schulmensa, Straßengestaltung und Vereinszuschüsse ohne den Rüstungskonzern seit Jahren so nicht mehr existieren würden. Die Firma nimmt an ihrem Heimatort eben eine ganze Menge Verantwortung wahr. Man sagt Hightech im Garten Eden. Und Überlingen hat eine Besonderheit. Also hier gibt es noch die Bewegung, wir sind gentechnikfrei. Wir wünschen uns das für die gesamten Bodensee. Jetzt sind Sie ja, haben Sie schon gesagt, im Garten Eden mit Hightech und sind gegen Genanbau. Und alles ist tatsächlich wunderschön bei Ihnen. Wie passt es denn zusammen mit so Unternehmen wie Diehl Defence zum Beispiel, das hier Bomben herstellt in Ihrer Stadt? Also direkt hier 300 Meter entfernt von uns. Wie passt das zusammen? Also das Bodenseewerk gibt es schon sehr lange. Es ist ein großer Arbeitgeber. Viele Menschen leben davon und es ist emissionsfrei. Und damit passt es. Diese Diskussionen werden immer mal wieder geführt. Aber nicht in die Richtung, dass die Firma weg soll, sondern dass man sich fragt, kann man das verantworten? Also sozusagen eine über diese Thematik des Standorts hinausgehende Diskussion allgemein, wie ethisch ist es verantwortbar, Lenkwaffenkörper herzustellen. Aber das ist ein ganz stürmisches Wasser bei dem Thema. Genau, also die Natur sagt, ja, gibt ein Zeichen ab, nein, aber es ist sicher eine Diskussion, die man immer wieder führt, aber sie ist eine Diskussion, die in der Gesellschaft geführt wird und nicht über den Standort. Mhm. Wir sind eine Region, die sehr wirtschaftsstark ist und ganz gewiss dazu beiträgt, dass es dem Land Baden-Württemberg und Deutschland gut geht. Ein Argument sind ja immer die Arbeitsplätze. Und wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, also die Zahlen, die jetzt nicht unbedingt vom BDSV, vom Verband von Herrn Adamovic kommen, dann sieht man halt, das geht gar nicht um so viele Arbeitsplätze. 80.000 vielleicht, vielleicht auch weniger in ganz Deutschland. Alles hochqualifizierte Menschen, Diplom-Ingenieure, Facharbeiter. Wir haben Facharbeiter- und Ingenieurmangel in Deutschland. Also letztendlich reden wir wahrscheinlich über ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich von Arbeitslosigkeit betroffen wären, wenn zum Beispiel die Rüstungsexportrichtlinien in Deutschland strenger gefasst werden würden. Please wait and your call will be transferred. Friedrichshafen, eine Stadt, in der traditionell mehrere Firmen an Rüstungsgeschäften beteiligt sind. MTU stellt Motoren für das Militär her. ZF produziert spezialisierte Getriebe und EADS, heute Airbus, entwickelt und produziert Drohnen. Beck. Uwe Beck hat als Schulleiter des Karl-Maybach-Gymnasiums in Friedrichshafen zwischen der Schule und dem Rüstungskonzern einen Kooperationsvertrag geschlossen. Was ist der Inhalt dieses Vertrages? Auf jeden Fall keine Rüstung. Der Inhalt dreht sich um das Gesamtthema Bewerbung. Und bei uns in der Schule wird rein inhaltlich bezogen auf Themen, die im naturwissenschaftlichen Unterricht relevant sind, wird von solchen Experten eingegangen, ohne das Unternehmen vorzustellen und für diese Unternehmen zu werben. Darauf lege ich Wert. Also ich bin darüber gestolpert in einem Artikel von 2010, als die diesen Vertrag geschlossen hatten, ja. Stand da drin, dass EADS erzieherisch tätig sein möchte an den Schulen. Ja, stimmt ja auch. Warum muss ein Unternehmen an Schulen erziehen? Sie sind lustig. Darf ich mal fragen, in welcher Welt Sie wohnen? Erklären Sie mir, was daran ja, lustig ist. Haben Sie auch schon gehört, dass viele Eltern eigentlich ihre ureigensten Pflichten nicht mehr so erfüllen, wie vielleicht früher es der Fall war. Einfach durch ihre Berufstätigkeit. Hm. Warum, frage ich Sie. Also, im Grunde ist es doch toll, wenn Unternehmen überhaupt bereit sind, Personal und Zeit einzuplanen für solche Dinge. Mhm. Beispielsweise berufsvorbereitend zu wirken. Können Sie denn verstehen, dass es Menschen gibt, die das kritisch sehen, dass Schulen mit Rüstungskonzernen zusammenarbeiten? Also ich kann, wenn man verbohrt ist und die Gesamtzusammenhänge und Hintergründe von Kooperationen nicht so richtig kennt, kann ich es verstehen. Viele unserer Schüler haben Eltern, die bei irgendeinem dieser großen Unternehmen arbeiten. Ja? Mhm. Das darf man auch nicht verkennen. Und es ist doch logisch, dass solche Familien lieber einen Arbeitsplatz haben, als jetzt tagtäglich, so wie sie es tun, hinterfragen, was tun die, was stellen die her, wozu braucht man diese Motoren. Wir machen doch kein Geheimnis draus. Darf man denn diesen Vertrag lesen? Also da ich jetzt gewisse Zweifel habe und auch haben muss, aufgrund Ihrer Fragen und Reaktionen und Ihrer eigenen Position, gebe ich zu, bin ich da etwas vorsichtig. Aber das würde doch alle Zweifel ausräumen, vielleicht. Welche Zweifel? Also das würde ja alles wasserdicht für Sie machen, dann man können Sie mir sagen. Man findet immer ein Haar in der Suppe. Also, ich habe ein gutes Gewissen. Ich weiß, was ich unterschrieben habe. Ja. Ja. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir diskutiert haben. Ebenso. Dankeschön. Dank. Tschüss. Tschüss. München. E-Mail an Professor Thomas Klappöttke, der an der Universität im Auftrag von US Army, NATO und Bundeswehr an Sprengstoffen forscht. Das Motto seines Instituts: Wissenschaft im Dienst der Erkenntnis und des Friedens. Er arbeitet an der umweltverträglichen Bombe. Welche Gedanken hat er sich über die moralische Vertretbarkeit gemacht? Was, wenn seine Waffe eines Tages jemandem in die Hände fällt, für den sie nicht entwickelt worden ist? Deswegen möchte ich Sie noch einmal ersuchen, mir ein Interview für diese Radiodokumentation zu geben. Sehr gerne komme ich zu diesem Zweck bei Ihnen in München vorbei. Das Gespräch würde ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihr E-Mail. Leider bin ich derzeit im Wintersemester sehr eingespannt und gebe als Naturwissenschaftler auch grundsätzlich keine Interviews mehr zu Themengebieten wie Moral und Ethik. Ich bitte um Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Klappöttke. Brüssel. Europa sucht neue Wege der Zusammenarbeit in der kostspieligen Verteidigungs- und Rüstungspolitik. Die Bundeswehr ist kleiner geworden, die Investitionsvolumina, auch benachbarte Armeen in Europa, die nehmen ab. Tel Aviv. Israel bemüht sich nach Medienberichten um den Kauf deutscher Raketenschiffe. Das zuständige Ministerium wollte die Berichte am Sonntag nicht kommentieren. Zu glauben, man könne jetzt weltweit sich neue Märkte erschließen, das ist ein Trugschluss, weil diese neuen Märkte es ja eigentlich nicht gibt. Alle Staaten verfügen ja schon über ein Arsenal von verschiedensten Waffen. Es geht darum, auf den bestehenden Märkten neue und innovative Rüstungsgüter zu etablieren. Tokio. Japan stellt sich künftig militärisch breiter auf. Das Kabinett billigte am Dienstag ein Strategiepapier. Alles das, was mit militärischen Ausrüstung zu tun hat, ist eine politische Entscheidung. Wobei ich aber deutlich mache, dass die allermeisten Kunden NATO-Länder sind. Das sind sogenannte NATO-ähnliche Länder und von da ist es völlig unstrittig im Grunde genommen, dass also hier mit politischer Genehmigung im Grunde genommen auch dann, ich sag mal, Vertragsbeziehungen hergestellt werden können. Die allermeisten Unternehmen sind es auch, die Exportversionen ihrer Waffen entwickeln. Exportversionen jener Waffen, die bisher für die Bundeswehr bestimmt waren. Ja, wenn das Ausland bei uns nicht nachfragen würde, dann wäre sicherlich der Umsatz der Unternehmen geringer. Das geht mal von Jahr zu Jahr rauf und runter. Manche Armeen in der EU haben ihre Panzerdivisionen abgeschafft. Es werden mittlerweile ja gezielt Waffensysteme entwickelt, die eigentlich nur noch für den Export taugen. Kein moderner Militärstratege kann einem erklären, wozu man noch Panzer für Panzerschlachten braucht. Und das einzige Einsatzszenario, was von allen akzeptiert wird, ist halt Unterstützung von Kampfpanzern für die Infanterie, weil so ein Panzer natürlich, wie der Name sagt, stark gepanzert ist, schwer auszuschalten ist von Aufständischen. Und daraufhin haben Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann unabhängig voneinander jeweils einen Panzer entwickelt mit verkürztem Rohr, Kanonenrohr, das macht natürlich Sinn, wenn der in der Häuserschlucht fährt, ist so ein langes Rohr hinderlich, wenn er sich dreht. Und wie gesagt, diesen Panzer hat die Bundeswehr nicht gekauft, denn die Bundeswehr hat zum Beispiel den Leopard 2 in Afghanistan überhaupt nicht eingesetzt. Das Video einer Bundeswehrübung, der Leopard 2 im Test. Vorsicht, sehen Sie den Prototypen des Kampfpanzers Leopard 2A7 Plus, der an das erweiterte Aufgabenspektrum der Bundeswehr bei friedensschaffenden Einsätzen angepasst wurde. Durch die CRC-Kräfte kann gezielt gegen besonders aggressive Demonstranten vorgegangen werden. Es gibt ganz einfach aus der Geschichte der Bundesrepublik heraus einen nach wie vor erkennbaren Anteil von Menschen, die mehr mit einem pazifistischen Ansatz an die Politik herangehen. Das ist völlig in Ordnung. Dieser Auffassung muss man nicht folgen. Einige Menschen fordern die Abschaffung der Rüstungsindustrie in ihrer Gänze. Manche wollen sogar die Kasernen generell schließen und finden es schwierig, dass Polizisten in Deutschland Waffen tragen. Es gibt Menschen in der Friedensbewegung, die jede noch so kleine Befürwortung von Waffen für Kriegstreiberei halten. Ein anderer Teil der Rüstungsgegner verurteilt vor allem die Intransparenz und Geheimniskrämerei der Waffenindustrie und der Bundesregierung und das scheinbar unlösbare Problem mit der Endverbleibskontrolle. Aber zu glauben, im Grunde genommen, als hätten diese NGOs, diese pazifistischen Verbände, Verbünde, wie auch immer, irgendwie einen nachhaltigen Einfluss auf die Politik, den kann ich zumindest bei Wahlergebnissen so weiter nicht feststellen. Ich glaube eher, dass bestimmte Medien ein Problem haben, weil ihnen nichts einfällt, ziehen sie das Thema wieder hoch, weil das so sexy sein kann. Deswegen gebe ich Ihnen die Frage an Sie zurück, im Grunde genommen, warum Sie denn in der Beobachtung immer so mal dieses Spitz auf Knopf so bringen. Es ist doch mehr ein Problem der Medien und weniger von uns. Weil es in Ihrer Branche ja um Leben und Tod geht, wie gehen Sie denn mit dieser Verantwortung um? Das habe ich ja vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang dargestellt. Natürlich ist all das, was es mit, was mit Waffen zu tun hat, letztendlich in der Ultima Ratio leider auch dann unter Anwendung von Gewalt kann durchaus passieren, im Grunde genommen, dass Menschen zu Schaden kommen. Das ist ein schwieriges Thema und deswegen lege ich nochmal großen Wert darauf, dass der Einsatz und die Ausrüstung von Armeen mit Waffen letztendlich in der Ultima Ratio zu solchen Problemen führen kann, aber dass ein Großteil der eingesetzten Waffen natürlich den präventiven Charakter hat. Und das liegt in der Systematik von Verteidigungspolitik und von Einsatzdoktrinen und das ist nun mal so. Ein unumstößliches, demokratisch legitimiertes Naturgesetz. Was bei den alten Römern galt, galt im Mittelalter und gilt auch noch heute. Schauen Sie, man hört ja so viel Schlechtes aus der Welt. Ich kaufe zum Beispiel nicht mehr bei Kick. Stelle meine Bierflasche abends auf dem Weg zum Club so hin, dass sie für eine Pfandsammlerin mühelos aufzufinden ist, reduziere meinen Fleischkonsum auf ein Minimum, fahre öfter mit dem Fahrrad und finde es schlimm, was da in Syrien und der Ukraine passiert. Ich weiß, was sich gehört, aber die Entscheidungen treffen ja letztendlich andere. Ich finde, wir leben zurzeit ganz gut. Die geheime Moral der Waffenindustrie. Buch und Regie: Johannes Nichelmann. Es sprachen Eva Menasse, Stefan Karkowski, Max Mauf und der Autor. Ton: Bodo Pasternak und Susanne Bronder. Regieassistenz: Anja Hirsch. Redaktion: Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2014.